Hallo und herzlich willkommen zum 124. Conncast Themenpodcast. Heute beschäftigen wir uns mit Detektiv Conan Band 96, der hier am 5. September 2019 bei uns in Deutschland erschienen ist. Ich bin Lasse und an meiner Seite ist heute wie immer der fantastische Olli. Hallo Olli. Ja, schönen guten Abend oder guten Tag zusammen. Und der fantastische Johannes. Hallo Johannes. Hallo, sogar fantastisch, wunderbar. Fantastisch, unglaublich, genauso wie der neue Detektiv Conan Band, den wir jetzt endlich nach 5-monatiger Wartezeit in der Hand halten dürfen. Es geht immer schneller, am 5. April dieses selben Jahres in Japan erschienen und davor natürlich komplett bei Detektiv Conan Weekly lesbar. Der zweite Band jetzt in Deutschland, in dem wir den Inhalt bereits durch die Weekly-Kapitel kennen und der zweite Band auch, der von Marco Walz als leitendem Redakteur betreut wird, nicht mehr von Steffen Hautog. Ist ja jetzt schon ein bisschen her, der Wechsel, aber erst der zweite Band tatsächlich, weil es in Japan ja auch langsamer geht und wir deswegen auch in Deutschland jetzt langsamer Bände bekommen. Wenn ihr euch erinnert, bei Band 95 hatten wir einiges an Kritik geäußert, weil der Übergang von Weekly zu den Bänden sehr holprig verlaufen ist in Bezug darauf, dass viele Fehler, die gemacht wurden, übernommen wurden einfach in dem Bandrelease, was in so einem 6,50 Euro gebundenen Buchprodukt nicht gerade gut ist. Und ob das jetzt dieses Mal besser ist, erfahrt ihr jetzt in unserem Podcast zu Band 96. Wir schauen uns wie immer zuerst die Aufmachung des Bandes an. Wir sehen im Cover Conan, der mit der Hand ausstreckt und mit geröteten Wangen von etwas erschrocken ist und auch wie das Titelbild im Hintergrund ein Verweis ist auf den Kaito Kid-Fall im Band Detektiv Conan Band 96, diesmal gehalten in lila der Schriftzug, das hatten wir zuletzt in Band 93. Fast ein bisschen schade, weil 95 und 94 waren hellgrün und dunkelgrün, 93 war lila und jetzt wieder lila. Also wir haben auch noch ein paar andere Farben, vielleicht kommen die ja das nächste Mal wieder. Im Vergleich, in Band 96 in Japan war der Schriftzug blau. Gosho Aoyama, Egmont Manga, das klassische Logo. Und wir haben natürlich wieder einen Unterschied, was die Coverbilder angeht. Denn im Deutschen und im Japanischen sind Eisblumen abgebildet. Eine Eisblumen-Illusion, wie sie eben auch in dem Kaito Kid-Fall, der in dem Band ist, vorkommt. Und im Vergleich, in meiner persönlichen Meinung nach, ist das deutsche Titelbild irgendwie ein bisschen verwirrend. Also beim japanischen Titelbild weiß ich, was ich da sehe. Da sehe ich einen Block Eis mit Blumen drin. Und hier beim deutschen Band ist das ein bisschen schwieriger zu erkennen, finde ich. Ja, würde ich auch sagen. Also als ich das japanische Cover zum ersten Mal gesehen habe, sind mir sofort die leuchtenden Blumen ins Auge gestochen. Die kleine Eisschleife habe ich erst später entdeckt, aber als ich dann das deutsche Cover auch gesehen hatte, habe ich dann nur gedacht, ja, okay, das eine könnte irgendwie diese Blume sein, ist aber schwer zu erkennen. Ja, und das mit dem Eis, ja, das ist mir auch sehr spät aufgefallen, dass da überhaupt Eis abgebildet ist. Also mir persönlich gefällt da das japanische von den Farben her und vom Detailreichtum, was man erkennen kann, wesentlich besser. Ja, vielleicht ist auch so ein bisschen das Problem, dass Conan dann quasi im deutschen Cover direkt vor der Blumenblüte zu sehen ist, sodass das auch irgendwie gar nicht so deutlich wird, was wir da überhaupt sehen, und auch, dass das Eis sein soll. Gut, das hat sich dann beim Lesen erklärt, woher das Cover kommt für mich, aber ja, ist ein bisschen, doch ein bisschen unglücklich, und ich finde das Japanische, da kommt auch diese Eiskunsttechnik da, wie das dann tatsächlich aussehen soll, ein bisschen besser rüber, wie ich finde. Weil im Deutschen wirkt das so, als hätte man eine Blume in einen Eiswürfel eingefroren. Und das ist ja wohl gerade nicht der Fall. Genau. Ein bisschen schade, aber vielleicht hatte Egmont wirklich nicht kein besseres Cover, was sie sich hätten aussuchen können. Naja. Auf Bandrückseite, wie immer, Egmont Manga, Gosho Aoyama, Band 96, Detektiv Conan. Conan auf dem Seitenbild, nachdem er in Band 92, 93 hingefallen war, ist er jetzt in den letzten paar Bänden wieder aufgestanden und kniet sich jetzt quasi hin mit etwas im Hintergrund. Juhu, er steht wieder. Auf der Rückseite haben wir das Schlüsselloch-Illustration mit Atsushi Miyano, der im Band 95 zum ersten Mal gezeigt wurde. Hier in Band 96 kommt er im Hintergrund auch nochmal vor und ist auch abgebildet. User im Conan-Forum, was ich interessiert verfolgt habe, haben entdeckt, dass dieses Bild hier hinten drauf etwas ja gestreckt wurde, beziehungsweise man sieht, dass manche Linien unregelmäßig sind, was wohl an der schlechten Bildkonvertierung liegt. Im Vergleich dazu wurde dann auch im Forum das Schlüsselloch aus dem japanischen Band gezeigt, eine Fotografie davon, wo die Linien nicht so wackelig sind. Das heißt, also man sieht schon einen Unterschied, wenn man das so direkt nebeneinander hält, gerade an Atsushis Kittel, was ein Detail ist, was vermutlich nicht jedem ins Auge springen wird, also manchen offensichtlich schon, wie man am Conan-Forum sieht. Der Durchschnittsleser wird das aber vermutlich nie bemerken, aber ja, kleines bisschen schade. Wir sind nicht der Durchschnitt, wir sind, wir gucken ganz genau hin, halten da die Lupe drauf. Egmont Manga, www.egmont-manga.de, 6,50 € in Deutschland, 6,70 € in Österreich und in der Schweiz ohne Buchpreisbindung erhältlich. Kaito Kid hat es auf die wertvolle Perle Fairy's Lip abgesehen und gerät da zum ersten Mal an Heiji Hattori. Und Makoto Kyoko wird am Set einer Fernsehserie in einen Fall hineingezogen. Außerdem werden neue Informationen zum Boss der schwarzen Organisation enthüllt. Falls man sich jetzt denkt, ah, das ist ein bisschen Clickbait quasi oder Bookbait mit dem, was im tatsächlichen Band passiert. Wenn ich mich recht entsinne, dann ist dieser Text direkt von dem Rückseitentext des japanischen Bandes übernommen. Und der steht auch so im Shogakukan-Shop drin. Das weiß ich nämlich noch, weil diese Stelle mit dem Boss der schwarzen Organisation fand ich damals schon ein bisschen, naja. Aber das hat Egmont Manga dann komplett übernommen. Was sie nicht übernommen haben, das können wir an dieser Stelle ja schon mal spoilern, ist, dass hier die Perle, die Conch-Perle in dem Ring als Fairy's Lip mit Apostroph S beschrieben wird. Denn es ist nämlich im Detective Conan Weekly so gewesen, dass dieser Edelstein durchgängig als Fairy Lip bezeichnet wurde. Natürlich auch in Englisch, klar, aber eben das Fairies mit Apostroph S wurde im Band nie so geschrieben und das haben sie auch jetzt für den Band nicht angepasst von Weekly zu hier, aber auf der Rückseite in der separaten Übersetzung kam noch das Apostroph S dazu. Das ist jetzt wie immer nicht der größte Fehler oder so, dass man sagen könnte, nicht kaufen oder schlampig gearbeitet, aber es ist schon irgendwie so ein kleines bisschen unschön. Und diese kleinen unschönen Sachen, die häufen sich halt irgendwann. Das wird auch nicht die letzte unschöne Sache sein, die unschöne Kleinigkeit, die wir in diesem Band haben werden. Ja, ich finde auch, es liest sich sehr unschön, wenn man Fairies lesen muss, anstatt nur Fairy. Das klingt viel leichter und schöner. Es sind halt so, wie sagt man, Ungenauigkeiten vielleicht, die dann in der Summe vielleicht störend wirken, aber zum Inhalt oder was uns sonst noch aufgefallen ist, kommen wir ja erst später noch. Genau, jetzt schlagen wir den Band auf und wir werden begrüßt von Gosho Aoyamas Kommentar. Oh Mann, den hatten wir seit Band 95 nicht mehr. Ja, Aoyamas Kommentar ist zurück. Der Kommentar von Band 95 ist bisher noch verschollen. In diesem Band ist er auch nicht abgedruckt. Das hat Egmont Manga ja früher mal mit den Detektivlexika gemacht. Wenn sie es mal in einem Band nicht eingebaut haben, haben sie dann im nächsten Band nachgeliefert. In diesem Fall nicht. Hoffen wir, dass Aoyamas Kommentar in der zukünftigen Auflage von Band 95 enthalten sein wird, aber das ist Zukunftsmusik. In Band 96 jedenfalls ist Aoyama in einem Eisblock eingefroren und er erzählt davon, dass er die 4D-Fassung von Detective Conan Film 22 im Kino gesehen hat. Der Film hatte so ein halbes Jahr nach Kino-Release dann nochmal ein 4D-Release. 4D-Releases sind solche Sachen, wo man der Sitz wackelt dann und spezielle Soundeffekte und sowas alles wird dann eingespielt und das fand er ziemlich heftig. Ja, freut mich, dass es ihm Spaß gemacht hat. Blättern wir eine Seite weiter, dann bekommen wir hier bereits das Impressum alles das Übliche. Marco Walz, wie gesagt, zum zweiten Mal als verantwortlicher Redakteur gelistet. Und ansonsten ist alles wie immer Egmont Shop, Egmont Stiftung, Metatekkonen, Vol.96 aus dem Japanischen von Josef Schadl und Cordelia Suzuki, wie es entsprechend auch ist in den Directive-Con Weeklies, denn dort übersetzt ja Cordelia Suzuki immer dann, wenn Josef Schadl keine Zeit hat, meistens. Und da hier in diesem Band die Kapitel gemischt sind, die sie übersetzt haben, eben kriegen beide dafür einen Credit. Auf der nächsten Seite, wir müssen gar nicht umblättern, sondern immer auch noch auf derselben Doppelseite, haben wir das alternative Cover von Band 96. Wie schon in Band 95 eine erfreuliche Änderung, dass seit Marco Walz dabei ist, wir in einem Band die aktuellen japanischen alternativen Cover benutzt kriegen und nicht so wie es früher war, dass wir 5 Bände lang ein alternatives Cover haben, obwohl in Japan jeder Band ein anderes hat. Das wurde beibehalten. Das finde ich sehr schön. Weil die alternativen Cover, es gab nie einen guten Grund, die nicht nach Deutschland zu bringen. Und es ist nur eine Seite extra, klar, auch kein Big Deal vermutlich, aber ich finde es schön. Ja, ist eine, wirklich eine schöne Änderung. Also da können wir mal gerne Lob aussprechen, dass das so übernommen wird. Und wir hoffen natürlich, dass das auch für die zukünftigen Bände so beibehalten wird. Gefällt mir natürlich auch sehr gut, weil, wie du schon sagtest, im rücklichen Grund, dass man da immer fünf Stück genommen hat. Das Einzige, was man sich vielleicht spart, ist irgendein Editing, wenn man irgendwie einen japanischen Titel oder so wegmachen muss. Aber das ist ja kein vernünftiger Grund, den man da anführen kann. Deswegen finde ich es wirklich sehr schön, dass wir das jetzt auch haben. Blättern wir eine Seite weiter um und wir kommen zum Inhaltsverzeichnis. Wie auch das schon bei Band 95 ist das, wie bisher geschah, jetzt aus dem japanischen Band übernommen und recappt tatsächlich die Ereignisse des letzten Bandes. Ja, da waren die Detektiv-Con-Bände auch nicht immer die konsequentesten. Das hat immer mal wieder geschwankt, ob man jetzt einen allgemeinen Text da abdruckt oder den letzten Band-Recap aus Japan übernimmt. Auch das finde ich erfreulich, dass das übernommen wurde. Auch eine schöne Kleinigkeit. Und dann haben wir das Inhaltsverzeichnis. Wie immer 11 Kapitel bzw. Fälle, die sich, wir nehmen jetzt einfach mal Kapitel, 11 Kapitel, die sich in 3 Fälle unterteilen. Und ich würde sagen, den ersten davon stelle ich gleich mal vor, nämlich die 3 Kapitel, Auflösung beziehungsweise Hauptteil des Polizistinnen Serienmordfalls, der ja in Band 95 begonnen wurde, mit ziemlich jedem Polizisten, aber vor allem Kazunobu Chiba und Naeko Miike stehen im Vordergrund, denn ein Mörder bringt Verkehrspolizisten um, Polizistinnen um, speziell Inspektor beziehungsweise Dezernatsleiter Kuroda oder Superintendent Kuroda ist auch involviert, Megure, Sato Takagi, Yumi, Naeko, Shiratori. Sie sind alle auf den Beinen, denn Mord in den eigenen Reihen ist immer etwas Besonderes. Conan ist auch mit von der Partie, er beobachtet das Ganze unter den Zivilisten hervor und ihm kommt zu Ohren, dass sich 3 Männer verdächtig gemacht haben, die vor nicht allzu langer Zeit von den bereits ermordeten Verkehrspolizistinnen kontrolliert wurden. Und sie alle wurden kontrolliert in der Nähe der Detektei Mori. Doch Kuro war zu diesem Zeitpunkt nicht da, deswegen wendet sich Conan an Toru Amuro, der ihm bereitwillig Informationen gibt. Fast schon ein bisschen zu bereitwillig, denn hinterher textet er jemanden und wir erfahren später, dass er von Hyohei Kuroda instruiert wurde, Conan auf jeden Fall zu unterstützen. Conan jedoch nimmt erstmal die Informationen mit aus den ganzen Sachen, währenddessen versucht der Täter immer weiter noch an den 3. Verkehrspolizisten ranzukommen, beziehungsweise die Freundin der beiden Toten, deren Name Yumi lautet. Als Abkürzung von Yumiko, es handelt sich hierbei nicht um unsere Yumi Miyamoto, die zwischendurch mal, man kennt das ja, man versucht einen Tatort nachzustellen und schläft dabei aus Versehen auf der trockenen Blutlache einer Kollegin ein und hat einen Kapitel-Cliffhanger, wo die beste Freundin denkt, man wäre tot. Kennt man ja. Doch die ist nicht sein Ziel, sondern eine alte Freundin, der er am Telefon gehört hat, wie die beiden toten Verkehrspolizisten ihr gesagt haben: Hey, hier im Karaoke, wir haben hier noch so 3 Typen in der Verkehrskontrolle, fang schon mal an zu singen. Wo er halt denkt: Hier, meine Freundin ist tot und die haben mich hier aufgehalten, obwohl sie Karaoke singen wollen. Irgendwie seid ihr, ich hasse euch, ich bringe euch um. Con verfolgt eben weiter die Hinweise mit dem Halteverbotsschild, auf das beide Opfer angeblich gezeigt haben, was das bedeuten könnte. Naiku Mike wird entführt und Shiba und Con müssen letztlich ihr zu Hilfe eilen, schaffen es rechtzeitig, bevor der Täter sie umbringen kann, den Täter zu überwältigen und ihm zu zeigen, ey, deine Verbrechen, die waren sinnlos, deine Freundin hat sich auch so umgebracht. Ups, Naiku darf sich ja noch vor einen Armbrustbolzen werfen, um Shiba das Leben zu retten. Er bringt sie danach in ein Krankenhaus und dabei wird offenbart, dass sie seine lang verschollene Jugendliebe ist und die beiden umarmen sich mit geröteten Wangen, bevor Con sagen kann, ey Leute, Romance schön und gut, aber jetzt gehen wir doch ins Krankenhaus. Und scheinbar erreichen wir hier eine Konklusion der Shiba und Naiko Liebesgeschichte. Und danach darf, wie gesagt, nochmal Hyakuro dabei Toru Amuro anrufen und ihn fragen, hier, gibt es eigentlich noch irgendwas, was passiert ist im letzten Band, so wie zum Beispiel die Begegnung mit Shuichi Akai? Doch davon erzählt Amuro natürlich erstmal nichts und Kuroda weist ihn an, erstatte immer schön Bericht Bourbon und spricht ihn auch eben direkt mit seinem Codenamen so an. Das bedeutet bestimmt, er ist von der schwarzen Organisation, oder? Das erfahren wir hier noch nicht. Stattdessen ist erstmal dieser Fall abgeschlossen und ich muss sagen, der Fall an sich, den fand ich sehr toll. Die Auflösung war dann irgendwie ein bisschen, ja, irgendwie hat mir ein bisschen was gefehlt und dass hier das enthüllt wurde mit die Freundin, hätte es oder so Selbstmord begangen, war irgendwie ein bisschen grausam von Shiba und dafür fand ich aber die ganze Auflösung von Naiko und Shiba doch sehr schön. Naiko und Shiba ist ja nicht gerade das beliebteste Pairing innerhalb der Serie, sondern wird so als Exemplar dafür gesehen, dass irgendwie noch die sinnloseste Romance eingeführt wird. Aber ich muss sagen, diese Auflösung, nenne ich es jetzt mal, wie es hier am Ende passiert, mit eben dieser Situation, dass sie da zum Krankenhaus gehen, finde ich insgesamt doch ziemlich gelungen und deswegen finde ich diesen Fall im Großen und Ganzen auch sehr gut. Ja, würde ich mich soweit anschließen. Also ich bin einer dieser Leute, die das Pairing ja nicht so gut finden, beziehungsweise, naja, was heißt nicht so gut, aber es ist mir eigentlich egal. Tatsächlich finde es dann auch gut, dass es dann doch relativ schnell oder vom zumindest gefühlt schnell zu, naja, so nicht abgeschlossen, aber schon sehr weit gebracht wurde. Wir werden sicherlich noch das eine oder andere darüber lesen, über dieses Pairing, aber finde so, wie sie es gemacht haben und das aufgelöst haben, wie du es schon sagtest, mit diesem Tragen zum Krankenhaus und wie sie wieder an der Ampel stehen, fand ich eigentlich da eine schöne Geschichte. Das Einzige, was mir so ein bisschen, naja, so ein bisschen aufstutzig gemacht hat, nennen wir es mal so, waren natürlich diese Todesnachrichten mit dem Parkverbotsschild und dann später auch mit der Telefonnummer. Da denke ich mir halt, naja gut, da muss man während man stirbt, da erstmal drauf kommen. Aber okay, das ist dann vielleicht, ist halt ein Mystery, da gehört das irgendwie dazu. Und wir hatten sicherlich auch mal Todesnachrichten, die waren ähnlich abwegig, sage ich jetzt mal. Aber ansonsten eigentlich ein schöner Fall. Mir kam es nur ein bisschen am Ende dann vor, als der Täter dann tatsächlich gestellt wurde, überwältigt wurde, so vor, als wäre das ein bisschen sehr schnell gegangen. Vielleicht hätte ich mir dann noch ein, zwei Seiten mehr gewünscht. Aber das war im Großen und Ganzen ein schöner Fall. Und ja, ich würde durchaus einige, weiß nicht, vier grüne Ampeln vergeben für den Fall, weil er dauert doch wirklich sehr ansehnlich zu lesen. Ja, kann ich mich anschließen. Also mir hat das ganze Setting um die Polizeihauptbehörde von Tokio sehr gut gefallen, hat mich ein bisschen an damals, sage ich heute schon mal, erinnert, als wir die Love Stories im Polizeihauptquartier damals noch mit Shiratori, Takagi und Sato und so hatten. Und deswegen, das konnte jetzt so ein bisschen daran anknüpfen, dass wir dann eben auch die angesprochene Liebesgeschichte von Naiko und Chiba dann auch zum Glück aufgelöst haben. Also hat ja auch lang genug gedauert. Also ich bin auch froh, dass das jetzt raus ist. Hoffe, dass sich da ein bisschen was entwickelt. Ja, ansonsten, ja, der Fall an sich war ja eigentlich auch doch schon recht spannend, fand ich. Halt auch, wie schon gesagt wurde, der Mörder in den eigenen Reihen der Polizisten und wer ist da das nächste Opfer und so. Das fand ich dann ja sehr spannend mitzulesen, wie dann die Nachrichten am Ende aufgelöst wurden. Gut, da wäre ich jetzt ehrlich gesagt nicht drauf gekommen und da, wie Johannes schon gesagt hat, muss man sich als Sterbender auch erstmal so vielleicht die Gedanken machen, aber selbst dann eben als Detektiv auf diese ganzen Schlussfolgerungen zu kommen, da muss man schon sehr viel Wissen haben. Also ich wusste es, wie gesagt, nicht, fand's ja ein bisschen merkwürdig. Ja, ansonsten fand ich eben auch schön so die, ja, sagen wir mal, zwischenmenschlichen Beziehungen, die so zwischen Yumi und Shukichi vorherrschen und dann auch Subaru Okiya, der einen kleinen Auftritt hatte, was man sich auch denken konnte, warum. Das fand ich auch sehr schön eingebaut und ja, fand den Fall auch, sagen wir, überdurchschnittlich und schließe mich da Johannes an mit den 4 von 5 Polizistinnenmützen. Ja. Wobei ich dazu sagen würde, zu den Todesnachrichten, das mit dem Halteverbotsschild, das ist halt obskur as fuck, klar. Aber das mit der Nummer fand ich tatsächlich relativ einfach und naheliegend. Und dieser Trick wurde tatsächlich auch damals, ich erinnere mich noch daran, von den japanischen Fans relativ schnell aufgelöst. Beziehungsweise diese Todesnachricht, weil dass die Nummer, die sie da eingegeben hat, der Abschnitt ist, wo das Verkehrsdelikt ist, was der Täter begangen hat. Das finde ich schon relativ simpel und leicht zu durchschauen, aber wenn man Japaner ist, klar. Obwohl, na selbst als Deutsche, wenn man irgendwie ein Handy zur Hand hat, kann man ja mal vielleicht irgendwie googeln, japanisches Verkehrsstrafbuch, Abschnitt 71, Satz 55. Naja. Was man vielleicht auch mal nachgucken sollte, ist, ob man in dem Weekly Release von diesen Kapiteln Fehlern gemacht hat. Und ja, Spoiler, man hat dort Fehler gemacht im Weekly Release. Und wie schon bei Band 95 werden wir nicht müde, es immer wieder zu erwähnen und immer wieder darauf hinzuweisen, dass diese Fehler gemacht wurden und dass sie wie in diesem Fall übernommen wurden. Da sind zum Beispiel Fehler dabei, wie ein Gespräch zwischen Yumi und Shukichi, was im Deutschen keinen Sinn macht, weil Shukichi sagt, du Yumi solltest auch früh schlafen gehen, denn ich habe die ganze Nacht Mahjong gespielt. Und man sich denkt, hä? Was daran begründet liegt, dass er im Original sagt, dass Yumi und er zusammen die ganze Nacht Mahjong gespielt haben. Also von wegen, du musst mir nicht sagen, dass ich schlafen soll, weil ich müde bin, weil wir haben dasselbe gemacht. Das heißt, du musst auch mal schlafen gehen. Ups. Dann ist sowas dabei, dass Naeko Mieke davon spricht, dass sie Chiba zum letzten Mal bei einem Kollegenabend angerufen hat. Aber gemeint ist natürlich ein Klassentreffen, wie wir ja auch in Band 71 gesehen haben, falls wir uns erinnern. Der allererste Fall, wo Naeko erwähnt wurde, da hat sie ja hier das mit dem Klassentreffen und so alles, war ja das erst, was den Stein ins Rollen gebracht hat. Hier wird es plötzlich zum Kollegenabend, was im japanischen Original auch nicht so gegeben ist. Dann andere Sachen, eben ein ganz simpler Rechtschreibfehler, wo dann statt Naeko Mieke, Naoko Mieke geschrieben wird, was so ist mit, ja okay, Übersetzungsfragen und so, Kollegenabend, naja, kann auch vielleicht passieren, dass man den Fehler nicht ernst genug nimmt, aber sowas wie Naoko Mieke ist schon blöd. Dann auch etwas wie, dass der Satz von Shuichi Akai über Yumi komplett in der Bedeutung geändert wurde und da jetzt im Deutschen etwas steht, was mit der japanischen Originalversion nichts zu tun hat von seinem Satz. Wo ich mir denke, okay, vielleicht wollte man da keinen Übersetzer bezahlen, der es nochmal übersetzt und hat es deswegen einfach so gelassen, was auch irgendwie schwach wäre, aber zumindest den Naoko Mieke-Fehler hätte man doch beheben können. Also der ist halt wirklich, der nervt halt wirklich sehr. Und ich hoffe nur, dass Ema, wir kennen ja Ema aus der Vergangenheit, wo zum Beispiel auch sowas wie Airi Kiseki statt Eri irgendwie über mehrere Auflagen durchgezogen wurde, was wirklich gar nicht geht. Und ich hoffe mal, dass der Naoko Mieke-Fehler in der nächsten Auflage sofort behoben wird. Aber puh. Ja. Und das wird jetzt erstmal im nächsten Fall noch nicht weniger werden mit den Fehlern, die nicht verbessert wurden, leider. Ja, also ich finde vor allen Dingen auch diesen, ja, Gesprächslogikfehler, den finde ich eigentlich mit am gravierendsten, weil Man, wenn man den Band liest, also das Kapitel liest, man wird immer wieder darauf gestoßen, ja, Yumi ist müde, Yumi schläft an den unmöglichsten Orten ein und dadurch macht das Gespräch überhaupt, wie Lasse schon gesagt hat, überhaupt keinen Sinn. Und erst wenn man dann so überlegt, gründlicher darüber nachdenkt, dass eben beide gemeint sind, macht das Ganze auch in den folgenden Kapiteln ja Sinn. Also es ist im Prinzip komplett sinnlos, dass Yumi die ganze Zeit müde ist, weil man kapiert es überhaupt nicht, wenn man nicht weiß, dass sie die ganze Nacht wach war. Also man kann es sich denken, aber dass das halt im Gespräch direkt so falsch angesprochen wird, ja, stört mich persönlich am meisten, weil es halt so ein Logikfehler ist, der sich wirklich durchzieht. Also Naoko Mike ist auch nicht so schön, klar, aber der steht an einer Stelle. Aber das mit der Müdigkeit, das wird immer wieder angesprochen. Und so zieht sich das durch. Ja, also welcher Fehler jetzt vielleicht schlimmer ist. Also ich hätte jetzt tatsächlich das mit dem Naoko, weil das ist sowas, das fällt einem ja auf. Ne? Also wenn man dieses Ding übersetzt, dann fällt einem das ja dann auf, wenn man es nochmal liest und dann, ah, okay, sie heißt Naoko Mike und der Name ändert sich ja nicht plötzlich. So mal bei so einer Übersetzung und wenn das nicht direkt angesprochen wurde, das weiß ich jetzt nicht, das weiß ich, das ist sicher besser, wenn es im japanischen Original direkter angesprochen wurde. Vielleicht ist das einfach nur eine Missinterpretation gewesen und da kann ich das vielleicht noch ein bisschen verzeihen, wobei ein professioneller Übersetzer muss das natürlich auch bemerken. Aber ja, ist auf jeden Fall beides echt ärgerlich, muss man sagen. Zumal diese Fehler bei uns im Forum auch bemängelt wurden, schon im Vorhinein und darauf hingewiesen wurde, dass das tatsächlich fehlerhaft ist. Und gerade bei so Sachen, wo der Name falsch geschrieben ist, da gibt es ja auch gar keine Entschuldigung mehr. Ja? Also das ist ja wieder eine Ungenauigkeit, muss man sagen, die hier zutage tritt. Und ich finde es fast schlimmer als im Band 95. Bei Band 95 wurde einfach nichts korrigiert. Bei Band 96 ist es jetzt so, da kommen wir später noch zu, da wurden tatsächlich Fehler, wie zum Beispiel, dass bei einem Namen ein falscher Buchstabe verwendet wurde, wurde tatsächlich korrigiert. Das heißt, manche Fehler, die wir auch im Forum angesprochen haben, wurden tatsächlich korrigiert, aber manche eben nicht. Und wenn dann irgendwie in einem Fall ein Charakter Otori genannt wird statt Odori und das dann im Band korrigiert wird, da frage ich mich, warum dann in derselben Liste stehender Fehler von Naeko zu Naoko nicht auch korrigiert wird. Also es ist ja so, Ema liest ja, also zumindest ein Mitarbeiter ist wohl bestätigt, dass der das liest, der ja auch im Forum schreibt. Und deswegen, ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, wieso man einen Fehler fixt, aber einen selben Fehler, der in derselben Liste steht, einen anderen Fehler, nicht fixt, ist einfach unverständlich. Es hat auch nichts damit zu tun, mit den Übersetzern zum Beispiel, das habe ich nämlich auch nachgeguckt. Es wurden sowohl in Kapiteln, die von Cordelia Suzuki übersetzt wurden, als auch in Kapiteln, die von Josef Schaal übersetzt wurden, Fehler korrigiert und Fehler nicht korrigiert. Das heißt, daran liegt es schon mal nicht. Ah, es ist wirklich sehr ärgerlich und es. Fehler waren schon früher ärgerlich. Aber ich habe das Gefühl, vielleicht auch weil wir jetzt durch Weekly mehr drauf achten und mehr Zeit dafür haben, ich habe erstmal das Gefühl, dass mehr davon passieren. Was vielleicht daran liegt, dass die nicht in einem Guss übersetzt werden, sondern nach und nach und dass sich so mehr Fehler einschleichen. Gefühlt sind es mehr Fehler und eben, ich weiß, wir klingen vermutlich inzwischen wie eine gesprungene Schallplatte. Aber wir sprechen es immer und immer wieder an, damit es besser wird. Es kann nicht sein, dass wir teilweise irgendwie monatelang die Kapitel rumliegen haben, auf Deutsch, in der Beta-Version quasi, auf die Fehler hinweisen und sich ja immer selbst auch diese Kapitel nochmal durchlesen kann und dann solche Fehler in einer Bandversion, die 6,50 € kostet und im Laden steht, dann nicht korrigiert wird. Schlimm genug, dass die überhaupt in einer Online-Version, die 1 € kostet, drin ist, aber dass dann auch noch im gebundenen Buchprodukt für 6,50 € diese Fehler drin sind, das geht so einfach nicht. Das kann doch nicht sein. Das EMA ist ja auch kein kleines, na gut, die Manga-Redaktion ist vermutlich nicht so groß, aber das ist ein professioneller Betrieb, die viele Bücher rausbringen und das muss einfach besser gehen. Das erwarte ich einfach von einer Firma wie Egmont Manga. Und wir wiederholen das ständig, aber Es muss ja auch immer wieder, es muss meiner Meinung nach immer wieder gesagt werden. Ja, würde ich ehrlich gesagt auch so sehen. Also gerade weil, du hast es schon gesagt, ich sage im Prinzip jetzt wahrscheinlich nur das Gleiche, aber gerade weil du schon gesagt hast, wir haben jetzt Weekly, wir haben die Möglichkeit vorzulesen und dann fallen einem die Fehler auf. Dann kann man jetzt sagen, hey, im Weekly, guck mal da, da, da und da, das ist falsch. Und wir weisen ja wirklich nur darauf hin, wir kriegen da auch kein Geld für und gar nichts weiter. Also im Prinzip ist das komplett kostenlos für den Verlag. Und wenn da wirklich einer reinschaut, was ja auch sehr lobenswert ist, dann fragt man sich umso mehr, ja, warum wird es denn übergangen? Also man versteht es einfach nicht. Und gerade eben, ja, weil wir jetzt die Vorlesung, also die Vorkorrektur quasi lesen und uns das auffällt, dann ist es noch mal umso ärgerlicher, dass es nicht korrigiert wird. Wenn man schon sagt, hey, wir haben das vorher gelesen, wir haben das gesagt, warum wird es denn nicht korrigiert? Es kann ja wohl nicht sein, dass das einfache Fehlerkorrigieren da Millionen kostet, dass das nicht gemacht wird. Also, Es wurde ja gemacht, das ist ja noch viel schlimmer. ja, Es das wurde ist ja gemacht, aber genau. dann halt nicht richtig. Dann, ah, ich will nicht sagen, dann lass es gleich bleiben. Immerhin haben sie was gemacht, aber dann kommt dann gleich noch mal alles und nicht nur drei Sachen und vier nicht. Also das ist ja, das ist wirklich am allerärgerlichsten noch. Das kommt noch on top da drauf. Ja, stimmt. Ich finde, das wirkt auch noch irgendwie, ja, noch, ja, ich weiß nicht, unglaubwürdig oder nicht so. Ich weiß gar nicht, welches Wort man da so nehmen kann. Es ist halt einfach, man sagt, hey, guck mal, das ist falsch und das ist auch falsch. Und er sagt, ja, alles klar, ich korrigiere eine Sache. Da Ja, das ist denkt man, einfach, hä? die Ungenauigkeit wird ausgebessert, aber das Ausbessern erfolgt auch durch Ungenauigkeit. Vielleicht kann man das so zusammenfassen. Ja. Leider. Ja, leider. Apropos zusammenfassen, ich glaube, es wird langsam Zeit, dass wir mal wieder ein bisschen Geschichte zusammenfassen. Denn der nächste Fall handelt von Kaito Kid und Heijatori und zusammenfassen wird diesen Fall jetzt Johannes. Ja, und wir beginnen mit einer Szene im Shinkansen. Dort ist Heiji, der sich an das Liebesgeständnis von Shinichi anran am sogenannten Kiyomizu-Tempel erinnert. Und ja, wem das jetzt irgendwie ein bisschen komisch vorkommt, ja, der Tempel heißt eigentlich Kiyomizu. Da haben wir wieder einen kleinen Schreibfehler. Ist übrigens ein UNESCO-Weltkulturerbe und kein ganz gänzlich unbekannter Tempel in Kyoto. Könnte man auch drauf kommen, gut, wenn man da irgendeine Korrektorbrille drauf hat. Naja, sei es drum. Auf jeden Fall erinnert sich Heiji an dieses Liebesgeständnis vor Ort und wir sehen seine Perspektive, wo es so aussieht, als würde Shinichi und Ran sich auf den Mund küssen. Heiji bemerkt das natürlich, es sei echt heftig, echt krass. Und während er so da diese Gedanken ausspricht, kommt Kazuha dazu. Und sie setzt sich. Und tja, um das Thema schnell zu wechseln, antwortet er, dass er Heiji mit Conan ins Museum wollte und dass dort ausgerechnet Kaito Kid erscheinen soll. Und ja, wir haben noch eine kleine Anspielung, die wohl auf Film 3 anspielt. Kid auf dem Tsutentaku Tower in Osaka. Naja. Sie reden wieder ein bisschen über die Beute von Kaito Kid, den sogenannten Fairy Lip, diesmal nicht Fairy Slip, sondern Fairy Lip, eine wertvolle Perle. Und tja, Lip, das ist so für Heiji das Stichwort, Kasu ein bisschen mehr auf die Lippen zu schauen, die allerdings natürlich nicht ahnt, nicht im geringsten ahnt, dass es da irgendwie um einen Kuss gehen soll, sondern sie vermutet eher, sie hat da noch Reste von ihrem Takoyaki in den Zehen. Tja, Szenenwechsel, wir befinden uns in der Detektei Mori. Ran telefoniert noch mit Kazuha und ja, man sieht Kogoro in der Zeitung blättern, der da nochmal eine ja, Herausforderung von Jiroki Suzuki liest, mit dem Juwel, das angekündigt wird, mit einer klaren Sicht auf das Juwel. Und was es genau damit auf hat, mit dieser Ankündigung, in diesem Wortlaut, das erfahren wir in einem Rückblick in dem Kapitel eine Woche zuvor. Dort ist Suzuki bei den Polizisten mit Nakamori zusammen im Polizeihauptquartier in Tokio und sie diskutieren wie man die Perle am besten beschützt. Allerdings sind Nakamoris Vorschläge nicht gut genug für Suzukis Vorstellung. Und als er im Begriff ist zu gehen mit seinen Mitarbeitern, laufen sie einem gewissen jemanden über den Weg, dessen Gesicht uns erstmal verborgen bleibt, aber anhand des Schnurrbarts ist sehr schnell klar, um wen es sich denn dabei handelt. Ist es natürlich von Kome die Rede, Morofushi, dem Polizisten aus Nagano. Der hat eine ja, kluge Idee und seine Vorstellung präsentiert er Suzuki, der scheint auch relativ schnell davon angetan. Und wir befinden uns dann wieder in der Gegenwart im Suzuki-Museum. Heiji und Kaso sind mittlerweile zu Konnenran Kogoro dazugestiegen. Und tja, die Perle wurde in einen riesigen Eisblock verschlossen. Und tja, die Bemerkung, wird erklärt, wie denn die Perle geschützt wird, warum sie in einem Eisblock ist, ist natürlich ganz klar, so eine Perle da rauszubekommen, ist quasi unmöglich. Man müsste diesen riesen Eisblock erstmal schmelzen, das würde ewig dauern. Wenn man reinbohrt, macht man die Perle kaputt. Tja, und verantwortlich für den Plan ist eigentlich gänzlich allein Takaiki Morofushi. Und ja, Ran ist natürlich ein bisschen überrascht, ihn hier zu finden und hier aufzufinden in diesem Museum, was er denn hier macht. Und ja, herauskommt, dass er wegen einer Sache in Tokio ist, bei der Polizei gewesen ist, wegen einem Umschlag, der an ihm übergeben werden sollte. Und es eröffnet sich hier eine weitere Handlung. Wir haben jetzt also quasi die Liebesgeschichte zwischen Heiji Kazuha, den Kaito-Kid-Fall mit dem Eisblock und nun auch noch die Geschichte mit dem Umschlag. Kaito-Kid selbst ist allerdings auch vor Ort als Polizist verkleidet. Und hört sich das Ganze natürlich mit an, was dort passiert. Es taucht noch eine weitere Frau an, die behauptet, diese Perle wurde ihr gestohlen. Es taucht ein dubioser Juwelenhändler, aka Gutachter, auf. Und ja, es entwickelt sich ein kleiner Streit. Und dort wird kurzerhand nutzt Kaito diese Gelegenheit, sein Verbrechen anzukündigen mit Datum. Und ja, er kommt noch am selben Abend. Und daraufhin, wo es wieder die Lippen, die Fairy Lips zur Sprache kommen, ist natürlich Heiji wieder voll auf Kasua fixiert. Und diese Ankündigung, es fällt schnell auf, dass dort mehrere Ankündigungen verteilt wurden und dass Kaito Kid schon etwa hier gewesen sein muss. Und Nakamori verdächtigt die Polizisten auch und Kid ist noch dabei. Es kommt zu einigen lustigen Szenen. Und dabei bemerkt Kid allerdings, dass Heiji scheinbar sehr in Kasua verschossen zu sein scheint und dass er sich das gerne zunutze machen möchte. Das wird sehr schnell angedeutet. Und ja, es kommt, wie es kommen musste. Kaito Kid verkleidet sich als eine ältere Frau und schüttet Kasua ein Getränk über ihr Kleid, was zur Folge hat, dass sie sich umziehen muss. Sie bekommt von der Frau zufälligerweise natürlich noch ein Kleid geschenkt. Alles natürlich Kaito Kid, der das geplant hat. Und in der Zwischenzeit erfahren wir, dass er sie dann auf der Toilette ausgeschaltet hat und sich als Kasuha verkleidet hat. Kasuha möchte natürlich die Gelegenheit nutzen, verschafft sich also Kid verkleidet sich als Kasuha und möchte die Gelegenheit nutzen, nochmal den Eisblock zu besichtigen, bereitet dort eine kleine Falle vor. Es gibt eine Rauchbombe. Der Eisblock wird komplett eingehüllt. Und ja, als dann die Sicht wieder frei wird, die Leute den Raum betreten können, in dem dieser Eisblock sich befindet, entdecken sie, dass in dem Eisblock ganz viele dieser Perlen drinne sind und in der Mitte ist ein Loch reingebohrt worden. Und Kaito Kid hat natürlich einen Zettel angebracht, dass diese Perle schon gestohlen wurde. Und ja, es geht natürlich weiter. Kaito Kid nutzt natürlich wirklich dass Heiji blind ist vor Liebe quasi, nutzt er wirklich schamlos aus. Und während Conan und Co. ermitteln, Conan bekommt natürlich direkt einen Verdacht, wer denn Kaito Kid sein könnte, weil das ist quasi nicht zu übersehen, aufgrund einer gewissen körperlichen Körpergröße, der Unterschied, der ist sehr auffällig. Tja, kann sich allerdings Heiji und Kasuha ein bisschen abseilen. Und ja, Heiji hat aber gar nicht bemerkt, dass es sich bei Kasuha um Kaito Kid handelt und er macht sich auf und dran, Kasua zu küssen. Und ob es zu diesem Kuss kommt, ob es zu einem Kuss zwischen der echten Kasua und Hiji kommt und ob es Kaito Kid gelingt, das Juwel zu stehlen oder nicht, das lest ihr am besten selber nach. Nun möchte ich zur Bewertung kommen. Ich muss sagen, ich fand den Fall eigentlich mit am besten. Es liegt zum einen daran, dass der Fall abgeschlossen ist in dem Band. Das ist der einzige Fall, den wir in diesem Band in seiner vollen Länge lesen können. Der andere Band, der fing ja schon, erste Fall fing ja schon Band 95 ab und der nächste Fall, der wird dann auch leider noch nicht abgeschlossen sein, weil es auch ein Mehrkapitelfall ist. Deswegen fand ich das einmal sehr positiv, dass der Fall direkt abgeschlossen ist. Es ist ein Kaito-Kid-Fall, es ist natürlich Humor enthalten, das hat mir sehr gut gefallen. Die Art und Weise, wie denn dieses Juwel gestohlen wurde und wie sich Kid dachte, dass das tatsächlich funktioniert, das fand ich ein bisschen kurios. Hätte ich Kid eigentlich, naja, besser eingeschätzt. Generell wirkte er bei diesem Fall relativ stümperhaft und sehr selbstsicher, was sich natürlich rächt, wenn man einen Gegenspieler namens Kome hat und natürlich Conan noch mit dabei. Und das fand ich so ein bisschen, ja, kurios, macht den Fall ein bisschen sehenswert, wie ich finde. Und dass Heiji das nicht peilt, ja, da steckt natürlich viel Humor drin, hat mir sehr gut gefallen. Und wie dann, er hatte, dieser Kid-Fall hat noch ein schönes Ende und das ist natürlich dann mit der Haupthandlung, mit diesem Briefumschlag, dass das nochmal groß zur Sprache kommt. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und das ist auf, da, dafür lohnt sich es auf jeden Fall, den Fall zu lesen und ich würde sagen, für diesen Fall kann ich ruhig 5 von 5 Perlen vergeben. Aber was sagt ihr denn dazu? Ich finde dieser Fall, ich finde den Fall sehr gut. Allerdings muss man dazu sagen, es ist fast mehr wirklich eine Komödie als ein Mystery, weil es ist diesmal kein Geheimnis, wer Kid ist. Das wird noch im selben Kapitel sofort gezeigt. Also das ist kein Mystery. Das einzige Mystery ist irgendwie, ja, was ist jetzt genau der Trick? Aber naja, der genaue Trick ist jetzt auch nicht so schwer zu durchschauen, was Kids Taktik ist. Dass der zwielichtige Juwelenhändler zwielichtig ist und die unschuldige Frau, die für ihre Großmutter das Edelstein zurückgibt, die wahre Besitzerin ist, ob was da jetzt dran ist, ist auch nicht wirklich so zu durchschauen, schwer zu durchschauen. Deswegen, wie gesagt, also der Fall ist fast wirklich mehr eine Comedy und als solche funktioniert er extrem gut. Ich finde diesen Fall sehr, sehr lustig. Heiji ist ein bisschen trottelig unterwegs als Liebestrottel, weil er nicht damit umgehen kann, wie Kasu in Anführungszeichen auf einmal flirtet. Mochten viele Heiji-Fans nicht. Sie fanden, der wird da zu dumm dargestellt. Ich finde das eigentlich ganz erfrischend, dass Heiji mal wirklich so, also so aus der Fassung gerät. Ist ja auch nötig, weil Komei und Kon wissen sowieso alles und das heißt, einer muss irgendwie blöd sein und da sich mit Kuro irgendwie nicht anbietet. Hat man jetzt mal Heiji genommen, obwohl, hey, das nächste Mal Kid als Eri verkleidet, ja, Aoyama, do it, aber ja, wie gesagt, fand ich mehr eine Comedy, aber als solche extrem gut. Ich mache zum Beispiel ein ganz kleines Detail, aber ganz kleines nur, was nicht irgendwie sonnig, aber also nur eine sehr kleine, ein Panel quasi, aber ich finde es unfassbar lustig, nämlich da, wo Komei sagt so, und deswegen war es ziemlich easy, sofort zu sehen, dass Kid Kasua ist, oder? Und dann stehen ja Nakamori, Jirokichi, Heiji und Kuguro, die es alle nicht gecheckt haben, so, ja, und Kon guckt sie nur so an, ihr Versager. Und das ist, das Panel fand ich super und auch, wie, Kon hatte das, den ganzen Fall über keinen Bock, ist die ganze Zeit so, ey, Kid, du bist. Spricht auch Kid direkt darauf an, wie scheiße seine Tarnung ist und alles, das ist schon, ich fand diesen Fall ziemlich lustig und ziemlich gut, und deswegen würde ich da bei Johannes Bewertung mitgehen. Er hatte wirklich ein bisschen was, um da gleich nochmal drauf einzugehen, hatte ein bisschen was von den Kaito Kid-Bänden. Tatsächlich so, dieser Humor, der kam irgendwie von da, hatte ich so den Eindruck. Und es gibt einige Panels, die mir richtig gut gefallen haben. Einmal dieses Bild, wo Kasua dann, oder Kid dann versucht, da dieses Ding, die Perle rauszunehmen aus dem geschmolzenen Eis und alle stehen drumrum und guckt erstmal verdutzt die Perle an oder dann, wo sie auch so eine Blendgranate geworfen hat und dann mit einer Sonnenbrille auf, mit so einem Grinsen im Gesicht. Ja, das fand ich schon ziemlich coole Panels und auch das Panel, was du angesprochen hast, das ist mir auch, da muss ich auch, fand ich auch ziemlich gut, muss ich ziemlich schmunzeln. Ja, also hat auf jeden Fall was, wie ich finde. Was sagst du denn, Olli? Ja, da kann ich eigentlich gar nicht groß irgendwas gegen sagen, weil erstmal wäre es unangebracht und zweitens stimmt es auch gar nicht. Also man kann eigentlich gar nicht irgendwie groß was dagegen sagen, außer die paar Kleinigkeiten an Fehlern, die wir gefunden haben. Aber dazu vielleicht später noch was. Erstmal, ja, grundsätzlich, wie ihr schon gesagt habt, der Kaito-Kid-Fall mit dem Humor und dem Style aus den früheren Kaito-Kid-Bänden schlägt hier wirklich sehr gut durch. Und ja, mir gefällt auch der Auftritt von Kome sehr gut, weil er ja wirklich, ja, er ist ja auch wirklich so ein richtig schlauer Taktiker. Und dann ist es halt so, ja, Kid denkt sich irgendwas aus und denkt, ja, er kommt damit durch. Und er Kome dann so, ja, nee, machen wir so und so, weil er bringt ja immer irgendwelche chinesischen Strategie-General-Weisheiten und erklärt dann eben, was damit gemeint ist. Und dann, ja, widerlegt er quasi das, was Kid sich ausgedacht hat, einfach mal eben so mit einem Federstreich. Und das, ja, hat mir sehr gut gefallen, quasi so dieses Aufeinandertreffen von sehr intelligentem Menschen, was halt nicht mal durch Conan oder Heiji dargestellt wird. Und dann eben halt auch Kid an sich. Ja, sein Motiv ist ja eigentlich relativ klar. Mir hat als Besonderheit dann noch sehr gut gefallen, quasi dieses, dass er verschiedene Situationen mit den Karten vorbereitet hatte und so, ja, entweder mache ich das oder ich komme später nochmal oder ich komme gar nicht. Das fand ich eigentlich richtig gut, dass er quasi alle Möglichkeiten schon im Vorfeld geplant hatte. Und ja, ansonsten die Nebengeschichte, die ja Komi dann auch noch einnimmt, die sorgt dann wieder so für Spannung und das gewisse Mysteriöse. Nicht so viel, aber gibt eben doch auch wieder Denkanstoß. Naja, und dann die Situation mit Heiji und Kasua, wo man natürlich sofort weiß, was Sache ist, und Heiji checkt es überhaupt nicht so. Das ist dann ja auch nochmal so das gewisse Extra quasi so. Wobei ich sagen muss, eigentlich hat Kid auch selber Schuld und er kann von Glück sagen, dass es nicht ganz so gekommen ist, weil Kid oder beziehungsweise Kasua legt es ja echt drauf an. Wir haben es ja schon gesagt, sie ist sehr auf Flirten und Liebe aus, und ja, da muss er sich nicht wundern, wenn dabei eben doch das entsprechend gewünschte Ergebnis rauskommt. Also Heiji ist nun mal blind vor Liebe in dem Fall. Also ja. Würde ich mich auch nochmal sagen, also es ist eine erfrischende Sache, erfrischende Neuerung. Also Lasse hat ja schon angedeutet, dass es bei der japanischen Community vielleicht nicht so gut ankam. Ich fand es auch wirklich erfrischend, so dieses Blind vor Liebe und mal auch mal Fehler machen. Fand ich ganz gut. Ja, fand ich auch, vor allen Dingen gerade, weil es eben halt auch in so einer Mystery-Reihe mal was Lockeres ist, ist angenehm zu lesen, man muss nicht die ganze Zeit denken und mitdenken, also ist eine gelungene Abwechslung, und ich finde auch sowas gehört damit rein, und deswegen, ja, schließe ich mich euch an und vergebe hier auch die höchste Punktzahl und vergebe 5 von 5 Eisblöcke. Vielleicht eine kleine Anmerkung noch. Wie fandet ihr das denn, dass noch Kansuke Yamato also die Nagano-Polizisten noch so mit ihren Auftritt hatten mit dem Telefonat? Ich muss mir nicht sagen, ich fand es ja ein bisschen, also ich kann verstehen, warum es gemacht wurde, um auch die Polizisten noch mal ein bisschen in den Mittelpunkt zu rücken. Aber ich fand es ein bisschen schade, weil ich finde eigentlich Kome ist so ein Charakter, den kann man auch mal für sich alleine stehen lassen. Fand ich noch mal ein bisschen schade, dass man da noch die anderen Polizisten so mit reingebracht hatte, weil Nagano oder das muss dann so sein, wirkte so ein bisschen auf mich. Hätte man vielleicht auch ein bisschen anders lösen können, oder wie fandet ihr das? Fandet ihr, das wirkte so ein bisschen gezwungen oder hat das gut reingepasst? Also ich finde, dass die Nagano-Polizisten mit drin sind, finde ich jetzt nicht unbedingt schlimm. Was ich eher blöd finde, ist, dass ihr einziger Zweck ist, eben, ich finde eher die Exposition, die sie geben, nicht ganz so gut verbaut irgendwie, weil es ist ja eben diese Andeutung darauf, was jetzt mit dem Brief so ist, und hier du hast ja keine Familie. Ach doch, du hast ja einen Bruder, der in Tokio lebt, haben wir vorhin nie erwähnt, aber naja. Und nicht unbedingt gestört, dass die Nagano-Polizisten auftauchen, sondern eher, wofür sie in diesem Sinne benutzt wurden. Also wenn sie jetzt ein ganz normales Gespräch gehabt hätten, weil eben, ich finde das eigentlich schon vom Konzept her ganz gut, dass Komi gesagt hat, hier, ich bin gerade in Tokio und jetzt mache ich hier mit Kaito Kid. Und dass die da, die Kollegen in Nagano sich im Polizeirevier quasi eine kleine Party feiern, von wegen Komei ruft gleich an, dass er Kid fertig gemacht hat, finde ich eigentlich schon ganz lustig und niedlich, weil ja Kid eben auch so eine große Nummer ist und dann so. Aber dass das eben quasi nur dafür benutzt wurde, um ein bisschen Exposition zu droppen für eine Enthüllung, die später im Fall kommt, das fand ich dann eher ein kleines bisschen schade. Ja, also ich fand es jetzt gar nicht so in der Art, weil es ging ja, geht ja erst, geht es ja um Kaito Kid und dann spricht er ja noch das andere dann quasi mit an. Also ich fand es jetzt nicht so störend oder fehlplatziert. Ist einfach, man spricht über das eine Gesprächsthema und wenn das dann durch ist, ach ja, da war ja noch was, was ist denn aus der anderen Sache geworden? Habe ich jetzt eher so locker und beiläufig gesehen. Ah ja, okay, ja, gut. Danke mal für den Austausch. Was auch ein bisschen schade ist, ist, dass sich auch in diesem Fall wieder Fehler eingeschlichen haben. Johannes hat es ja schon angesprochen, wir haben zweimal in zwei verschiedenen Kapiteln den Tippfehler mit Kyo Miso Dera statt Kyo Misu. Und da kann man jetzt vielleicht sagen, ja, aber wenn man Ki und Jo hintereinander schreibt, wenn das Jo ein bisschen kleiner ist, dann heißt das doch Kyo, oder? Und ja, das stimmt, aber so heißt dieser Tempel nicht. Und nein, er heißt auch nicht innerhalb des Detektiv-Conan-Universums so, um Anspielungen zu vermeiden, denn auch wenn man sich zum Beispiel die Anime-Version ansieht, da sagen sie ganz eindeutig Kiyomizu und das Jo ist auch nicht so klein. Also, nee, es ist schon der richtige Kiyomizu-Dera-Tempel. Ja, wie gesagt, den Spruch fand ich gut, ist ein UNESCO-Welterbe, kann man schon mal kennen, das stimmt. Dann, was man auch zum Beispiel kennen könnte, ist der Golf von Mexiko, der hier aber in Detective Conan zur Bucht von Mexiko in der deutschen Version wird, was ich auch irgendwie nicht verstanden habe, weil wer nennt denn den Golf von Mexiko die Bucht von Mexiko? Surfer wahrscheinlich, ja? Hab ich noch nie gehört. Auch wieder was Neues. Dann irgendwie, dass wenn Heiji Kid küssen will, dass dann irgendwie der Text aus der Sprechblase rausragt, obwohl zu viel genug Platz gewesen wäre, wurde auch nicht gefixt. Und was wir jetzt auch noch im Vorgespräch gefunden haben, eben, dass Heiji zu Kasu am Ende von einem Kapitel sagt, hörst wohl erst damit auf, wenn ich dir die Lippen stopfe oder so. Und dann im nächsten Kapitel derselbe Dialog ist mit hörste, mit E, was auch irgendwie nicht so gut kommt, dass da keine Kontinuität ist und mit hörste macht in diesem Kontext auch nicht viel Sinn. Ach ja, das ist mal wieder ein bisschen unglücklich. Ja, Unglücklichkeiten, die sich wohl häufen, wie ihr jetzt bislang schon hören durftet. Leider. Ja, leider. Aber hey, genug von Kiyomizu-Tempeln und Buchten von Mexiko. Gehen wir noch mal über zu einem TV-Drama, würde ich mal sagen. Denn Makoto Kyoko wird Ersatzschauspieler und was es damit auf sich hat, erzählt uns jetzt Olli. Ja, die Geschichte beginnt im Prinzip ganz normal, wie für manch anderen von uns auch, wenn man mit seinen Freunden ins Kino geht und den neuen Avengers-Film sieht. Ich kann das gar nicht aussprechen. Naja, Also, musst du wenn sie aufpassen, dann. nicht, dass du Copyright verletzt, Ja, wenn du es toll! richtig aussprichst. Weißt du, das Weltkulturerbe wird richtig genannt und sowas hier wird nicht richtig genannt, obwohl es ja auch schon weltweit bekannt ist mit den vielen Helden da. alles Copyright von irgendwelchen Firmen. Ja, die alten Tempel können sich keine guten Anwälte leisten, aber so ein großer Filmverleih, Filmproduzent schon. Nein, Spaß. Ja, naja, vielleicht liegt es halt auch damit, was Egmont uns netterweise als Beisternchen gibt mit dem japanischen Wort zusammen, weil Ersen auf Japanisch sowas wie verblüfft oder erstaunt bedeutet und eine Gruppe von verschiedenen Helden, die verschiedene Fähigkeiten haben, die sind natürlich schon sehr erstaunlich. Ja, und darüber unterhält sich Sonoko auch mit Makoto, Masumi, Ran und Konnen, die eben diesen Film gesehen haben und dann eben sagen, hey, im Prinzip, haben wir ja hier auch so ein kleines Heldenteam mit unseren ganzen Kampfkünstlern, mit Ran, Masumi und Makoto. Und ja, unterhalten sich da so ganz ausgelassen und offen drüber. Und Sonoko findet es so ein bisschen schade, dass sie ja so ein ganz normales Leben führen, anstatt irgendwas Heldenhaftes zu machen. Und Conan denkt, ja, naja, wir sind ja auch nicht in einem Film. Und plötzlich, wie es bei Conan so üblich ist, hört man einen Schrei. Und dann sehen sie, wie quasi ein Mann mit Motorradhelm und Waffe auf der Straße eine Geisel nimmt. Und blitzschnell reagiert Makoto, unser Karatemeister, und ja, knockt den Geiselnehmer aus. Und der liegt dann bewusstlos am Boden, nachdem er gegen eine Wand gekracht ist. Ja, Makotos Stärke kennen wir ja inzwischen. Und dann hören wir nur plötzlich das typische Wort einer Filmdreharbeit, Cut oder Schnitt im Deutschen. Und dann ja, erfahren wir, dass dort gerade Dreharbeiten stattfanden und dass Makoto jetzt mal eben so einen der Hauptdarsteller ausgenockt hat. Und ja, es ist ähnlich wie in der einen Folge von damals, wo ja Conan und den Detective Boys das auch passiert ist. Und zwar muss Makoto jetzt eben diesen ausgefallenen Schauspieler ersetzen und wird aufgrund seiner, ja, Statur und Agilität eben kurzerhand für den Film gewonnen und als Ersatzschauspieler in den Action-Szenen dann entsprechend eingespannt. Und ja, so erleben wir quasi dann den Wechsel zum Filmsetting, wo wir die verschiedensten Schauspieler und Regieassistenten kennenlernen. Und einer der Schauspieler, das ist so ein Scherzkeks, der den anderen immer Streiche spielt, indem er ihnen zum Beispiel irgendwelche Kugelschreiber, die einen kleinen Elektrostoß abgeben, unterjubelt und noch ein paar andere Streiche spielt, die er eben witzig findet. Der Rest der Crew findet das natürlich nicht so toll. Und naja, dann kriegen wir eben noch so mit, ja, das Geschehen am Set sozusagen. Und ja, dann erfahren wir auch, dass es quasi einen früheren Regieassistenten gab, der wohl, ja, der jetzt nicht mehr lebt. Das ist wohl eine tragische Geschichte, aber zunächst spricht da keiner drüber, sondern es herrscht nur bedrücktes Schweigen. Ja, dann wird sozusagen über die nächste Filmszene dann eben schon wieder gesprochen, wo Makoto eben jemanden vom Dach des Schulgebäudes stoßen soll und sich da eben schon mal vorbereiten soll. Von außen wird dann ja die Kamera platziert und dann wird das alles so gecheckt und dann wird schon mal gesagt, ja, sieht doch schon mal ganz gut aus. Plötzlich hört man diesen, ja, Scherzkeks-Schauspieler, so nenne ich ihn mal, der schreit plötzlich und alle wundern sich, hä, was ist los? Wir haben doch noch gar nicht angefangen und dieser Schauspieler fällt dann plötzlich aus dem Fenster, ja, auf den Boden und ist tot. Und Makoto kommt nur ganz verdutzt da oben, blickt aus dem Fenster und fragt, ist irgendwas geschehen oder passiert? Und ja, plötzlich steht er mal wieder als Hauptverdächtiger da. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in einem anderen Fall. Makoto als Verdächtiger. Ja, dann kommt natürlich die Polizei und ermittelt, will halt rausfinden, was so passiert ist. Makoto gibt noch so ein paar Hinweise, dass er ein verdächtiges Geräusch gehört hat, was aber sich später, ja, nicht wie ein Handyklingelton oder so ähnlich angehört hat oder ein Kratzen, weil der Fall stellt sich im Prinzip so dar: Auf dem Fenstersims lag eben das Handy von dem Schauspieler, der hat das wohl gesucht, dann wurde es angerufen, dann hat es vibriert und dann hat er gesehen, hey, liegt da draußen, gehe ich mal hin, heb es auf. Ja, und dann ist halt irgendwas passiert, dass er runtergestürzt ist. Wir erfahren dann später von Makoto eben noch, dass es so ein Flatterflügelgeräusch war, als wenn irgendein Insekt Flügelschläge macht. Und ja, am Tatort hat dann der Regieassistent gesagt, dass er sich nur die Schuhe zubinden wollte. Wir erfahren aber später, das sage ich an dieser Stelle schon mal, dass er eben so ein komisches Flatterflügel-Ding, was ein Scherzartikel ist, aufgehoben hat. Und ja, dann in den weiteren Ermittlungen stellt sich eben auch heraus, dass er herausgefunden hat, wer der Täter ist. Aber er erzählt es der Polizei nicht, sondern ich denke mal, er versucht irgendwie Gewinn rauszuschlagen oder irgendwie einen Vorteil zu erschaffen und schreibt dann dem Täter nur, wir reden da später drüber. Und ja, wie es dann halt so kommt, dann später würden Getränke bestellt und ja, noch bevor dieser Regieassistent irgendwas ausplaudern kann, wird er durch eine Zyankali-Vergiftung ermordet und ja, konnte nichts mehr sagen. Wir wissen immer noch nicht, wer der Täter ist. Die Ermittlungen gehen weiter. Conan durchschaut anscheinend aber gegen Ende des Kapitels, als er diesen komischen Flügelflatter-Scherzartikel da gesehen hat, wie es sein könnte. Mehr erfahren wir da dann allerdings von ihm noch nicht, denn er hat auch ein ganz anderes Problem, nämlich Masumi gibt sich einigermaßen neugierig, was Conan und Shinichi Kudo angeht und ja, fragt dann auch ganz direkt so, ja, wenn Shinichi mal anruft, wo ist denn eigentlich Conan da? Und ja, man kann schon so richtig erkennen, dass eventuell auffliegen könnte, dass Masumi rausfindet, wenn dass Conan und Shinichi ein und dieselbe Person sind. Sie hat da auch einen ganz begründeten Verdacht, der ihre eigene Mutter betrifft. Das erfahren wir dann in dem Kapitel eben auch, weil sie dann halt erzählt, dass ihre Mutter später losgegangen ist und ja, später kam sie als kleines Kind wieder zurück und da hat sie ja schon mal einen begründeten Verdacht und Ich würde eher sagen, Masumi weiß es. Sie will nur, dass Conan es zugibt. Das ist ja eigentlich ist ja eher die Krux, dass sie es ziemlich sicher weiß und er den ganzen Tag sagt, nö, nö. Und dann versucht sie es halt immer aggressiver und sagt, okay, na, sie ist deine Freundin. Und dann sagt Conan immer noch nö. Und ich glaube, das ist eher das Ding. Also ich glaube schon, dass sie es ziemlich sicher für sich selber weiß. Ja, gut, dann. Ja, denke ich mal auch, dass es so ist. Wollte nur ein bisschen Spannung erhalten, aber es ist halt schwierig, nicht alles zu verraten. Und naja, Masumis Ermittlungen, sag ich mal, konzentrieren sich dann auch Richtung Aihaibara, weil sie dann eben auch noch die beiden Mädchen fragt, ob es denn ein Kind gibt, was neben Conan recht erwachsen wirkt in der Truppe. Und dann kommen sie eben auch auf Aihaibara zu sprechen. Und ja, so haben wir wieder zwei Fronten, sag ich mal, die sich zuspitzen. Einmal den Fall an sich, wo Makoto eventuell droht, ins Gefängnis zu gehen. Und dann eben die Sache mit der wahren Identität von Conan und Ai, die Masumi durchschauen könnte oder schon durchschaut hat. Da erfahren wir dann vielleicht im nächsten Band noch etwas Genaueres dazu. Denn, wie schon gesagt wurde, der Fall ist noch nicht abgeschlossen. Ja, wir enden quasi im Prinzip damit, mit den Gedanken, die ich schon geäußert habe. Conan weiß, wer der Täter ist, wir wissen es noch nicht, oder vielleicht einige von euch schon. Und ja, ansonsten schauen wir mal, was dann uns im nächsten Band noch so erwartet. Wir haben hier auf jeden Fall schon mal einen sehr erfolgreichen Einstieg mit ja, fast allem, was dazugehört. Es fehlt eigentlich nur noch die Auflösung. Ich finde den Fall insgesamt sehr gut. Der Fall an sich ist ein bisschen basic am Anfang, gerade mit diesem Spielzeug da. Und das ist ja am Ende immer noch nicht klar. Und die denken so, hier dieses Spielzeug und Marco da was gehört. Und wie könnte jetzt der Tathergang? Ganz ehrlich, als ich im Weekly das letzte Kapitel gelesen habe, was wir erst in Band 97 sehen, dachte ich mir, ihr habt immer noch nicht verstanden, was mit dem Ding, mit dem Flatter-Spielzeug es genau auf sich hat. Das war doch, naja, okay. Erklär's nochmal, Conan. Und ja, das ist ein bisschen simpel. Das mit dem Vergiften ist nicht so simpel, aber halt sehr Standard mit so einem guten alten Giftmord. Ist ja nichts verkehrt dran, kann man immer wieder machen. Aber vor allem scheint der Fall in den wieder zwischenmenschlichen Sachen. Ich finde Masumi hier, Wir kriegen sehr nette Informationen und Einblicke in Masumi. Sie selbst benimmt sich natürlich wie der letzte Depp. Und ja, also Warum? Kannst du das ein Masumis bisschen Rolle. näher erläutern? Naja, zum Beispiel, also ich finde ihren Ansatz davon, dass sie sagt, ich will, dass Conan mir vertraut. Meine Mutter vertraut ihm nicht, ich schon. Wie gewinne ich sein Vertrauen, indem ich ihn erpresse? Oder wie komme ich irgendwie ans Gegenmittel ran, indem ich ihn erpresse? Das ist so. Eigentlich ist Masumi ja von Mary und Masumi, ist Masumi ja eigentlich diejenige, die Conan vertraut. Das haben wir auch in Band 90 gesehen, zum Beispiel mit dem Geisterdetektiv. Und dass Masumi aber dann diejenige ist, die Conan auf diese sehr unvertrauenswürdige Art und Weise angeht, nur um irgendwie, weil ihre Mutter jetzt gesagt hat, hol das Gegengift ran, und Masumi dann einen Ansatz wählt, der meiner Meinung nach nicht sehr schlau ist. Dass sie dann auch noch irgendwelche Plot. Also dann auch noch, das schiebe ich nicht auf Masumi, das ist eher so, hat Aoyama ein bisschen vergessen, beziehungsweise wollte nochmal wieder daran erinnern. Diese Szene, wo Masumi sagt, hier, Aihabara, das Mädchen aus dem Mystery Train also, und eben diese Szene aus dem Mystery Train zeigt, da darf man sich gerne nochmal daran erinnern. Diese Szene im Mystery Train ist, dass Masumi seit 50 Kapiteln versucht hat, mit Aihabara zu sprechen. Und im Mystery Train spricht sie zum ersten Mal mit ihr und buchstäblich ihr letzter Satz zu ihr ist: Mit dir wollte ich lange schon mal reden. Und dann wird sie abgelenkt und sie redet nie wieder mit Aihabara und denkt bis zu diesem Fall nicht mehr an Aihabara seit 200 Kapiteln. Und dass sie bis jetzt nicht wusste, dass Aihabara ein geschrumpftes Kind ist, ja, das, wie gesagt, das schiebe ich nicht auf Masumi, das ist eher so mit, ja, ist lang her, ich muss die Leser nochmal dran erinnern, aber ungünstig passiert. Aber auch so Masumis Ansatz generell mit diesem ganzen ihr Vorgehen und dass sie dann ja auch von Ran widerlegt wird mit dem Schwarzen Ritterfall, wo Masumi natürlich trotzdem nicht aufgibt, aber ich finde, Masumi kommt hier nicht sehr kompetent rüber insgesamt. Ich finde schon. Gut, sie hat das mit Halber herausgefunden, aber sonst ihren ganzen Aber Ansatz. wie würdest du es machen an ihrer Stelle? Mit einem zumindestens, also ich finde, weil mir gefällt halt einfach, wie Gusho das macht, dass er so jemanden jetzt hat, der eigentlich Bescheid weiß, es aber nicht bestätigt ist, aber der nachbohrt. Ich finde, das bringt mal ein bisschen Schwung in die Geschichte. Und ich frage mich halt, wie du diese Dynamik entwickelst, wenn du es nicht so machst. Was ist denn dein Ansatz, dass Sarah sich zuerst öffnet und dann erklärt, ja, meine Mutter ist geschrumpft, oder wie hättest du es gemacht? Ja, so würde ich das von Masumis Seite aus sehen. Oder ich würde zumindest dann einen Ansatz wählen, wo Masumi vorher von Mary Instruktionen kriegt, wie sie es machen soll. Weil ich finde, das passt einfach nicht so gut zusammen mit Masumis und Marys Haltung zu Conan. Dass Masumi eigentlich diejenige ist, die Conan positiv gegenübersteht, aber ihn dann auf so negative Weise angeht. Ich finde, das passt nicht so gut zusammen. Dann hätte ich es besser gefunden, wenn es deutlich gezeigt wird, dass eben Masumi mehr Druck von ihrer Mutter bekommt und nicht so hier irgendwie hol das Gegengriff ran und wir können uns kein Versagen Aber ist erlauben, das nicht Masumi. Druck? Das Ist, reicht mir ja. nicht. Ja, aber das reicht mir nicht, um irgendwie so einen kompletten Shift von ja, hier Conan und ich finde ihn cool und ich vertraue dem und ich will ihn dir vorstellen zu ey, Conan, hier. Wenn du nicht sofort mir alles sagst und mir das Gegenmittel, nicht mal hier irgendwie, ich will dein Geheimnis wissen, sondern sagst, rück das Gegenmittel raus, sonst erzähle ich es deiner Freundin. Es ist halt nicht sonderlich vertrauenswürdig. Ich finde das einfach, warum ist Masumi denn frustriert darüber, dass er es ihr nicht sagt, wenn sie ihm keinen einzigen Grund dafür gibt, ihr zu vertrauen. Ja, ich kann auf jeden Fall auch deine Sicht verstehen. Erpressung ist mir aber immer noch ein bisschen zu stark tatsächlich. Vielleicht einfach unter Druck setzen und vielleicht. Findest du es keine Erpressung, wenn sie so sagt, wenn du es mir nicht jetzt sofort erzählst und mir das Gegenmittel gibst, dann sage ich es ran. Ja. Ich meine, das hat Heiji auch gemacht, aber Ja. bei Heiji wird es wenigstens noch für Comedy gespielt. Hier ist ja Conan wirklich legit verzweifelt an manchen Stellen. In manchen Panels ist er ja wirklich sehr, sehr schockiert davon. was Masumi macht. Und das finde ich da schon. Ich finde das, also, ja, unter Druck Aber er setzen, weiß ja aber. nicht 100% sicher, dass warum, was die Intention ist. Ja, stimmt schon. Ja, eine schwierige Sache. Also ich finde eigentlich für Storytelling an sich finde ich es eine gute Sache. Und in diesem Fall ist es ja auch noch so, dass als Conan das letzte Mal, Conans letzter Stand zu Mary ist immer noch, dass sie ein Rumverdächtiger ist. Also, Ja, stimmt, das kommt ja noch dazu, ja. ich meine, ich find, was in diesem Kapitel passiert, finde ich auch alles gut. Ich finde es auch gut, dass Conan im Prinzip so angegangen wird. Ich finde nur nicht unbedingt, dass es zu Masumis vorheriger Charakterzeichnung passt, beziehungsweise dass Masumi hier einfach nicht clever vorgeht. Das kann man alles ruhig so machen, aber dann finde ich Masumis Charakter nicht sehr konsequent, und das ist auch okay. Masumis Charakter, muss ich ganz ehrlich sagen, war noch nie konsequent. Die hat immer Sachen getan, die keinen Sinn ergeben. Wie eben das Gesamte mit Aihaibara. 50 Kapitel lang will sie mit ihr reden, dann kommt sie zu ihr hin und sagt, ich will mit dir reden, und denkt sie 200 Kapitel nicht an sie. Und ich meine, also das liegt jetzt. Das kann man auch nicht komplett auf Gosho schieben, weil Masumi hatte dazu. Sie hat sich nie mehr für Aihaibara interessiert, und sie hat. Ach, Masumis Charakter ist so ein Ding. Sie macht immer Sachen, die irgendwie ohne Grund. Und ja, deswegen, ich erwarte von Masumis Charakter auch nichts mehr. Und ja, ich find's blöd. Ich find's blöd von Masumi als Charakter. Ich find's als Story, die ich als Leser lese, aber sehr unterhaltsam und gut, doch, Naja, durchaus. gut, da können wir mal festhalten. Ja, da können wir festhalten, da sind wir anderer Meinung. Ich finde den Charakter nach wie vor noch sehr gut. Und dass diese Gegensätze da drin sind, das macht vielleicht den Charakter für mich auch aus. Aber ja, ich kann auf jeden Fall beide Seiten hier verstehen. Aber ich wollte dich gar nicht so sehr in deiner abschließenden Bewertung unterbrechen, weil da warst du ja noch mittendrin. Ja, und nö, das ist ja. Dafür ist der Podcast da. Ja. Genau. Ja, und sonst, wie gesagt, finde ich das, was ich da zu lesen bekomme, insgesamt ziemlich gut. Wir bekommen gute Informationen, wie zum Beispiel eben auch die Bestätigung quasi, dass Masumi Kon daher kennt, dass sie ihn bei Wimbledon gesehen hat. Was eine Fantheorie bestätigt, die ich seit langer Zeit persönlich zum Beispiel aufgestellt hatte, was sehr befriedigend war, das hier zu lesen, und auch irgendwie einen kleinen Einblick, wie das mit Mary passiert ist und so. Und da kriegen wir in den nächsten beiden Bänden und im Detective Conan Weekly ja noch ein bisschen was mehr dazu, worauf man sich freuen kann. Und das wird hier ja schon so ein bisschen auch vorgebaut. Und das finde ich alles insgesamt ziemlich, ziemlich gut und hat mir sehr viel Spaß gemacht beim Lesen. Vielleicht schließe ich mich dem nicht unbedingt an. Also ich fand den Fall selbst, das hattest du ganz am Anfang gesagt, da schließe ich mich an, ja eher relativ simpel, ne, mit diesem Spielzeugtrick und mit dem Flattern. Man kann sich ungefähr schon denken, wie es gelaufen ist. Ja, das ist halt, glaube ich, schon so ein bisschen die Schwäche, aber so von der Nebenhandlung her passiert halt viel, so dass es auf jeden Fall ein Fall ist, den man gelesen haben muss. Und mir hat sehr gut gefallen, natürlich als Eye-Fan. Olli wird das später sicher nochmal bestätigen, hoffe ich. Mit der Eye-Szene, dass wir Aihaibara nochmal hatten. Was ich allerdings in der Szene nicht so gut fand, war, dass sie da zu sehr ins Detail gegangen ist gegenüber den Detective Boys, was ihre Eltern angeht und mit dieser Insolvenz und so. Das fand ich leider, oder fand ich nicht so gut. Aber vielleicht wird das später nochmal aufgegriffen, wenn das irgendwie Detective Boys vielleicht Conan erzählen oder so, könnte ich mir vorstellen. Ansonsten, ja, ist sie mir da eigentlich zu sehr ins Detail gegangen, weil sie halt einfach dadurch mit so Wissen natürlich auch die Detective Boys in Gefahr bringt, ein Stück weit. Sie ist natürlich unkonkret geblieben, aber im Endeffekt haben sie dann selber ja gesagt, oh, wir würden schon gerne wissen, wie es weitergeht. Ja, fand ich ein bisschen out of character, weil sie sonst immer so bedacht ist, die Organisation von allem wegzuhalten und dann plaudert sie da so ein bisschen raus und ja, dann kam dann irgendeine Investorgruppe, aber die kaufen. Klar, die Kinder werden das nicht irgendwie kombinieren können, aber fand ich schon ein bisschen out of character. Ansonsten aber eigentlich eine coole Idee, da ein bisschen mehr zu erfahren. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, ansonsten, wie gesagt, falltechnisch eher ein bisschen schlecht. Masumi ist auch einer meiner Lieblingscharaktere, deswegen hat mir auch so dieses Acting da gut gefallen und wie gesagt, für Storytelling fand ich das, diesen Druck fand ich ganz gut. Wir werden da sicherlich noch ein bisschen mehr dazu erfahren. Auch das mit Mary, die dann geschrumpft wieder aufgetaucht worden ist, das war auch eine coole Szene, um wie sich das ja gerade auch Gedanken macht. Ja, würde ich auf jeden Fall aber trotzdem dann, vielleicht auch weil er nicht abgeschlossen ist, der Fall, in diesem Band tatsächlich mit der Bewertung bis in 1 runtergehen im Vergleich zum vorherigen und hier nur 4 von 5 ja, Elektrostifte vergeben. Und ich bin schon gespannt, was Olli denn zu dem Fall zu sagen hat, dazu denkt. Ja, im Prinzip, ihr habt schon recht viel gesagt und wir haben den Fall ja auch noch nicht komplett abgeschlossen. Von daher bin ich noch gespannt, was dann so im letzten Kapitel noch so aufwartet. Ansonsten, ja, wie gesagt, kann ich mich da euch weitestgehend eigentlich anschließen. Der Fall an sich mit diesem erschreckenden Flatterflügel-Gedings da. Ja, da muss man eigentlich, denke ich mal, nicht so lange ermitteln, weil man sich das ja eigentlich schon denken kann, dass er da vom Dach gestürzt ist, weil ihn irgendwas erschreckt hat. Wie es genau zustande gegangen ist, weiß ich im Moment auch noch nicht. Also da muss ich auch noch auf den nächsten Band warten und da werde ich auch jetzt noch nichts, groß verraten, beziehungsweise weil ich auch nichts verraten kann. Meine Idee ist dann im Prinzip gewesen, ja, dieses komische Flatterflügel-Ding liegt vielleicht unter dem Handy, was klingelt, und dann nimmt er das auf und dann haben wir ja gesehen, wie erschreckt man da von sein kann, selbst wenn man weiß, ja, hier, dieses Ding ist gerade hier in meinem Manga drin und wenn ich den jetzt aufklappen würde, dann würde ich mich trotzdem verjagen, weil dieses Vieh da so einigermaßen rausgeschossen kommt. Also, ja, das fand ich jetzt nicht so spannend an sich, auch wenn ich, wie gesagt, die Auflösung noch nicht kenne. Aber ansonsten, ja, fand ich das Setting, also quasi den Einstieg in die Geschichte, ja, fand ich sehr gelungen und, wie sagt man so, ja, entspannt reingeglitten, so durch so ein kleines Missverständnis, in dem man einfach irgendwie überreagiert hat und das dann doch irgendwie ausbaden muss, wie eben schon angesprochen, die Parallele zu dem Fall mit Der Schein trügt im Anime, Manga-Titel weiß ich gerade gar nicht mehr. Und dann eben, wie wir so die Dreharbeiten beim Film mitkriegen und dann eben so die eingestreuten Hauptaspekte, dass wir viel auch erfahren, was wir eigentlich schon wissen, dass eben Mary Masumis Mutter ist und dass sie geschrumpft ist und so. Und ja, das wissen wir halt schon, aber das ist jetzt nochmal klar gesagt bekommen und dass wir auch wissen, dass Masumi definitiv die Identität schon eigentlich von Conan kennt und ja, das finde ich dann halt auch, sorgt für die richtige Haupthandlungsspannung. Man ist gespannt darauf, wie es weitergeht. Natürlich kann ich da auch dann lasse verstehen, dass es halt absolut merkwürdig ist, wenn ein Charakter sagt, ja, ich möchte unbedingt mit dir reden und dann passiert gar nichts mehr und du denkst dir, hallo, du wolltest doch mal, ne? Wir haben jetzt schon hier, kann ich auch vollkommen verstehen, wenn das jetzt hier plötzlich wieder auftaucht, dass man denkt, also irgendwie, nee. Und ja, ansonsten, ja, fand ich dann auch nett, dass wir dann am Ende von Ei nochmal so einen kleinen Einblick in das Leben ihres Vaters bekommen haben. Auch wenn Johannes, wie gesagt, sie da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, ist auch, ja, wie ich schon, weiß gar nicht, ob ich das schon angemerkt hatte, im Kyoto-Fall damals, war es ja dann auch so, wo sie jetzt quasi mehr offener und unvorsichtiger meiner Meinung nach wird, weil sie ja jetzt mehr über die Organisation einfach mal ebenso erzählt oder wenn irgendwas passiert, dann so. Im Kyoto-Fall war es dann ja so, ja, hier, wir Identität aufgeflogen, wir müssen irgendwas tun. Du musst dir was ausdenken, du musst mithelfen. Ja, aber erstmal gehe ich Maria suchen, weil die könnte auch in Gefahr sein. So fand ich, passte damals schon nicht zu ihr. Und ja, wo Johannes jetzt halt gerade sagte, ja, sie erzählt das so alles locker und beiläufig, passt dann in dem Sinne auch nicht so zu ihr. Sie hätte da ja auch einfach nur sagen können, ja, mein Vater hat damals bei der Firma irgendwie mitgearbeitet oder denen geholfen. Mehr weiß ich aber auch nicht. Man weiß nicht wie, vielleicht war sie abgelenkt durch das Videospiel, was sie da nebenbei gespielt hat und dass sie dann so in ihrem Konzentrationsfluss drinne war, dass sie einfach geredet hat, so wie wir hier gerade auch die ganze Zeit einfach vor uns hinreden und wir nicht merken, dass wir bestimmt schon über eine Stunde reden, aber man weiß es nicht genau, also ich persönlich fand es schön, dass man da so ein bisschen mehr erfahren hat und sie ging ja dann auch wieder in ihre Vorsichtigkeit zurück, indem sie sagte, ja, nee, mehr erzähle ich jetzt nicht. Also Kann ich Ihnen auch es schlecht sind, erzählen, ja. ja, das stimmt auch schon. Also die Charaktere machen einige Entwicklungen durch, aber wir haben ja inzwischen auch schon, ja, Band 96 nehmen wir gerade auf, nochmal zur Erinnerung. Also da sind schon einige Charakterentwicklungen drinne. Ja, um jetzt mal zur vorläufigen Bewertung zu kommen, weil ich halt den letzten die Auflösung noch nicht kenne, daher noch nichts Abschließendes, aber schon mal so mit Tendenz in die Richtung würde ich sagen, ich gehe so auf 4 von 5 Flatterflügel-Scherzartikeln, weil ich Flatterflügel schon oft gesagt habe hier. Eben vom Punkt her, weil die Haupthandlung doch mehr Aspekte und interessantere Sachen aufweist, als dann der Fall an sich. Und ja, ich fand auch den Regisseur da so ein bisschen blöd. Ich meine, klar, das musste er wahrscheinlich machen oder Gursow hat's gemacht wegen der Spannung, aber wenn der Typ, als er es durchschaut hätte, gleich zur Polizei und so, ja, ich weiß übrigens hier, die Person war's, ne? Dann wäre das alles nicht passiert. Aber Ja, naja. Kinder, was lernen wir daraus? Verbrechen lohnt sich nicht. Ja, dann noch jemanden damit zu erpressen, naja, nicht so eine gute Idee. Wenn der schon einmal zum Mord bereit ist, ist die Chance hoch, dass er wieder tötet. Also demnächst immer zur Polizei gehen. Womit wir nicht mehr zur Polizei gehen müssen, sind die Detective Crime Weekly Fehler in diesem Fall. Denn, oh Wunder, wie vorhin angedeutet, in diesem Fall wurden einige Sachen ausgebessert. Denn da wurde in Weekly mal ein Charakter statt Nanako Nananko genannt und Odori wurde mal zu Utori. Das wurde behoben und dann wurde auch mal geschrieben, wo im Weekly noch stand, aber waren sollte er das tun, wurde dann, aber warum sollte er das tun im Band? Und das ist einerseits toll, aber wie vorhin schon angesprochen, macht die anderen Fehler darüber umso ärgerlicher. Und vor allem entsteht hier auch noch ein Fehler, wo etwas im Weekly, was gar nicht als Fehler aufgefallen ist, im Band korrigiert wurde, sorgt dann trotzdem für eine kleine Ungereimtheit, was auch im Conan-Forum im Nachhinein dann bemerkt wurde. In Detective Conan Weekly war es so, sie gucken sich ja die Azenjas an und Kamen Yaiba ist jetzt Teil der Azenjas. Kamen Yaiba kennen wir ja in Deutschland vor allem als Kamen Rider oder Raider, beziehungsweise Kamen Rider ist das Original, was es in echt gibt. Kamen Yaiba ist die Parodie darauf und im deutschen Manga zumindest wird eigentlich immer ziemlich konsequent Kamen Raider draus gemacht, weil, ja, ist halt so. Und im Weekly stand jetzt beides Mal, denn es kommt zweimal vor, einmal sagt, das am Anfang im Gespräch von Sonoko, Masumi und so weiter, und dann am Ende sagt es Genta auch nochmal. Und im Weekly ist es so, da wird an beiden Stellen Kamen Yaiba gesagt, wie im japanischen Original. Ist so, ja, kann man machen, immerhin ist es konsequent. Jetzt wurde es aber im Band-Release, im Gespräch von Sonoko und so, wurde es umgeändert in Kamen Rider. Aber Genta sagt weiterhin Kamen Yaiba. Und dadurch hat man eine Inkonsistenz, die im Weekly noch nicht drin war, tatsächlich im Band hergestellt, indem man nur einmal Kamen Yaiba zu Kamen Rider umgeändert hat und die andere Stelle scheinbar vergessen hat. Ja, das ist dann natürlich auch nicht schön, wenn man dann so denkt, hä, auf einmal sagt er das, auf einmal sagt er das. Ich meine, Conan-Fans, die so richtig mit der Serie vertraut sind, die merken das natürlich und können natürlich mit beiden Begriffen was anfangen, aber es ist natürlich, ja, dadurch dann eine hausgemachte, ja, Fehlerquelle, die eigentlich nicht sein müsste und was nur noch mehr zur Diskussion führen könnte, warum und weshalb, aber das hatten wir schon, deshalb spult doch einfach mal zurück und hört es euch noch mal an. Ja, wir können festhalten, Fehler, die im Weekly nicht drin waren, die brauchen wir auch im Manga dann nicht. Ja, also neue Fehler dann reinschreiben, das brauchen wir nicht. Der Band ist zu Ende, wie uns auch ein hilfreicher Schriftzug am Ende mitteilt, Detektiv Conan Band 96 Ende. Und das ist jetzt zum 95. Mal der Fall, denn im letzten Band wurde das vergessen. Aber ha, er ist wieder da, genau wie Aoyamas Kommentar ist auch der Spruch wieder da. Ganz, ganz toll. Wuhu. Und was natürlich auch wie in jedem Band zurückkehrt, ist das Detektivlexikon und darüber erzählt uns wie immer Olli noch ein kleines bisschen was. Ja, genau, noch ein kleines bisschen zu Mizumi Mikoto, die hier vorgestellt wird in Band 96. Ja, sie ist, wird hier als Gerichtsmedizinerin vorgestellt, die ja merkwürdige Todesfälle löst. Sie hat sich bei einer Spezialeinheit, sage ich mal, die so wird sie in dem Schriftwerk oder eher in der TV-Serie, denn diesmal wird eine TV-Serie beworben, einer ja, Spezialeinheit, die UDI angeschlossen oder Englisch UDI, je nachdem, wie es man sagen möchte. Und ja, die beschäftigt sich, wie schon sie gesagt hat, ja, mit mysteriösen, ja, nicht natürlichen Todesfällen. Sie hat, wie alle Detektive, auch einen sehr detailgeschärften Blick. Und ja, eben ganz besonders, wenn es eben auf die unnatürlichen Todesursachen kommt. Außerdem hat sie einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und ein niemals aufgeben wollendes Potenzial, was eben für die Ermittlungsarbeiten ja, von Vorteil ist. Und dann hat sie auch noch ein paar Kollegen, die sie dabei unterstützen. Und ja, viel mehr wird über sie dann auch nicht groß gesagt. So viele Informationen, fand ich, gab es dann in dem Text jetzt nicht. Also müsste man sich die TV-Serie, denke ich mal, anschauen, um da noch ein bisschen mehr draus zu ziehen, ob das für einen was wäre oder nicht. Aber trotzdem, wie immer, eine nette Empfehlung hier von Aoyama. Und für den einen oder anderen ist das vielleicht ein Anschauen wert. Was man sich auch immer mal wieder anschauen kann, sind andere Manga-Titel, denn wie immer am Ende haben wir jetzt noch ein bisschen Werbung. Diesmal tatsächlich doppelseitige Werbung und nicht, dass die Hälfte dieser Seiten irgendwie von dem Egmont-Logo eingenommen würden, sinnloserweise. Hier wird Werbung gemacht für Atelier of Witchhead, Color of Happiness, To Your Eternity, Detective Conan, Best in the West. Warum ausgerechnet diese Sonderband? Egal. Gleipnir, Living with Matsunaga. Seite verschlagen, ups, alla. Huch, Dolly Kill Kill, Prison School, Broken Girl und Tokyo Girls. Eine sehr vielfältige Auswahl an Egmont-Manga-Titeln. Nicht immer das gleiche. Auch mal ganz nett. Und was nicht nur ganz nett ist, ist dieser Detektiv Conan Band 96, den wir damit jetzt von vorne bis hinten durchgesprochen haben, am Ende noch das Stoppu. Denn dieser Band ist nicht nur ganz nett, sondern wie ihr in unseren Bewertungen bisher ja auch wahrscheinlich schon erahnen konntet, ist dieser Band sehr, sehr, sehr gut gelungen und leider aber von einigen Fehlern durchzogen. Nicht so schlimm wie bei Band 95, aber trotzdem, es wurde nicht alles korrigiert. Trotzdem muss man schon sagen, dass dieser Band ziemlich gut ist und ich persönlich würde auch schon eine ziemlich explizite Kaufempfehlung rausgeben. Ist natürlich bei den Sonderbänden noch ein bisschen anders als hier, weil bei einem Sonderband kann man auch noch so abwägen, aber als Con-Fan den 96. Band, wenn man bisher gekauft hat, dann kauft man auch den hier. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass man hier richtig gutes Material an die Hand bekommt. Macht man nicht viel mit falsch. Ja, also würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Man bekommt einiges geboten. Ha, Hiji, Kaito Kid schon in einem Fall. In Romance zwischen Shiba und Aiko Mikage geht's weiter. Ja, am Ende dann noch Sarah, die auftritt, relativ aggressiv auf den Plan tritt. Es gibt noch ein paar Informationen zu Ai-Halberas Eltern. Also es enthält wirklich viel. Lohnt sich, denke ich, wirklich da reinzulesen, gerade was die Haupthandlung angeht. Von mir auch eine klare Kaufempfehlung für diesen Band. Ja, schließe ich mich an. Wie gesagt, der Band darf in keiner Conan-Sammlung fehlen. Bislang gibt es auch noch keine Sonderbände darüber. Von daher, ja, haben wir hier ein sehr gut geschmücktes Programm mit dem Abschluss der Polizisten, Love Story gemischte, was man nicht so ganz auf Conan fixiert war, dann eben die Comedy-Schiene, die wir nicht in jedem Conan-Band drin haben mit Kaito Kid, Komei und Heiji und dann eben am Ende nochmal den Fall, der sich ein bisschen mehr auf die Haupthandlung legt und das eine oder andere bestätigt. Ja, von daher kann man mit dem Band eigentlich auch nichts groß falsch machen. Und ja, von daher würde ich auch sagen, das geht, ist es auf jeden Fall wert, zumal der nächste Band ja wieder auf sich warten lässt und man bis dahin wieder das genötige Kleingeld zusammensparen kann. Gut, damit sind wir am Ende dieses Podcasts angelangt. Ihr habt es gehört, der Band kommt bei uns extrem gut weg und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr bleibt uns als Zuschauer gewogen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, da könnt ihr natürlich unseren Patreon gehen, patreon.com/connews, ein bisschen was zur Aufrechterhaltung und Bezahlbarkeit unserer Serverstruktur machen, unserer Projektseiten connews.org, conforum.org und conwiki.org. Wir sind zu finden: youtube.com/connews, facebook.com/connews, twitter.com/connews. Wenn ihr Discord bevorzugt statt normalen Forum, dann haben wir auch natürlich einen Discord-Server: connews.org/discord. Kommt ihr ganz einfach drauf. Wenn ihr auch noch vielleicht irgendwie bei Amazon was kaufen wollt, gibt es natürlich auch noch einen Amazon Affiliate Link, wo dann ohne Mehrkosten für euch zu verursachen ein kleiner Betrag, wie gesagt, in unsere Serverkostenkasse wandert. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Cast. Jo, macht's gut und ich wünsche euch noch einen schönen Resttag, Abend oder wann immer ihr diesen Podcast hört. Bis zum nächsten Mal.